durchsetzt mit Liedern, eure Buße versetzt mit Schmach, die ihr immer erleiden werdet. Mein Hohn, der euch schlägt, mit Rücken und Verlockung. Woo!